Dieses ist die letzte Ausgabe vom Nord-Süd-Gefälle in 2021. Herzlich willkommen zu Folge 82. Wir sind wie immer Dotti aus dem Süden. Und Jan aus dem Norden. Servus. Hallo. Kann es sein, dass du jedes Jahr den gleichen Witz machst? Ja, weil er super ist. Hätten jetzt auch irgendwas mit dem 15. Türchen anfangen können oder so. Und dann, hallo, wir sind's hinterm 15. Türchen. Ach, ja, das ist so von hinten durch die Brust ins Auge, finde ich so. Was war in deinem Adventskalender heute drin? Was Schönes? Nein, und wir haben Gott sei Dank nicht gewonnen. Ich habe ja einen Adventskalender, wo man was gewinnen kann. Und da wäre heute zur Auswahl gestanden von einer großen deutschen Krankenkasse ein Gesundheitsset, was immer das auch gewesen wäre. Aha. Und von einem Brillenhändler ein Gutschein über 100 Euro. Und da ich letzte Woche erst oder vor anderthalb Wochen erst eine Brille gekauft habe, wäre das jetzt ein bisschen zu spät gekommen, die 100 Euro. Ja, das ist natürlich dann doof. Genau. Ich bin nämlich jetzt wieder unter die Brillenträger gegangen. Ich habe jetzt 20 Jahre lang keine tragen müssen, weil ich ja damals die LASIK machen lassen habe. Und jetzt komme ich langsam ins Alter, wo ich eine Brille für den Bildschirm brauche und fürs Bücherlesen. Ich habe immer gedacht, das ist dann permanent. Oder man macht das erst, wenn das Auge sich so weit eingestellt hat, dass sich das nicht mehr verändert. Im gewissen Grade hast du recht. Also man macht die OP normalerweise nicht vor einem Alter von 30 Jahren, weil dann wirklich das Auge sich dann nicht mehr großartig verändert. Mir hat man damals allerdings gesagt, dass gerade auf die Ferne sich überhaupt nichts mehr bei mir verändern würde. Das war wohl nicht ganz richtig so, wie mir Mia das gesagt hat. Also inzwischen habe ich gehört, dass sich das auf jeden Fall auch noch verändert. Und die Alterssehschwäche auf die Nähe, das wusste ich. Das wusste ich von Anfang an, dass mich das irgendwann trotzdem einholen wird. Aha. Ja, jetzt hatte ich halt so Schwierigkeiten am PC mit der Entfernung. Der PC-Bildschirme stehen bei mir so ungefähr 60, 70 Zentimeter vom Auge entfernt. Und da wurde es jetzt immer schwieriger und anstrengender. Und dann habe ich gedacht, jetzt musst du mal zum Optiker gehen und das mal klären lassen. Bevor ich hier dauernd Kopfschmerzen habe. Und das ergibt ja auch keinen Sinn. Ja, das stimmt. Das stimmt. Nein. Ja, und das Wetter? Das Wetter bei uns liegt ungefähr 1 Meter Schnee im Garten. Tatsächlich? Mhm. Und also vollflächig oder weil der Schneeflug da war und das bei euch alles raus? Nein, das ist vollflächig. Ja. Also da, wo der Schneeflug hingeschoben hat oder wir hingefräst haben, da ist es nochmal ein Stück höher. Ja. 1 Meter ist es regulär gefallen, genau. Hattet ihr auch Schnee? Weil ich hatte irgendwie mitgekriegt, dass Norddeutschland auch was abgekriegt hat. Ja, also das wollen wir ehrlich sein, also das würde noch nicht mal ich als Schnee bezeichnen, was hier runterkam. Also das waren wirklich ein paar Krümel, das lag irgendwie für ein paar Stunden so puderzuckerartig im Garten und das war's. Mhm. Also erfahrungsgemäß wird es halt so sein, dass irgendwann wieder von Osten her eine Kaltluftfront kommt und dann irgendwie Flensburg, Schleswig, so diese Ecke, dass da wieder irgendwie Schneeverwehungen sein werden. Aber so, da sind wir im Augenblick noch relativ weit von entfernt. Tatsächlich waren heute die Temperaturen schon wieder viel, viel höher. Wir hatten es jetzt vergangene Woche so um den Gefrierpunkt und heute am 13. zeichnen wir auf, da war es immer so kurz vor 10 Grad fast. Ui. Okay. Und es wird wohl auch noch wärmer. Also hier kommt jetzt dann irgendwie noch eine Warmfront an. Also Winter haben wir nicht. Wir haben Herbst ohne Blätter. Mhm. Ja, die Warmfront, also 8 Grad haben sie angekündigt bei uns, beziehungsweise der Herr Kachelmann hat das vor ungefähr einer Woche verbreitet, dass jetzt Tauwetter wieder eintreten würde und dann schmilzt das Ganze natürlich wieder und dann hoffen wir natürlich nicht, dass die hinter uns, also unter uns, Richtung Unterland, dann wieder mit Wasser zu kämpfen haben, wenn das dann losgeht. Na klar. Ja, natürlich nicht so schön. Apropos Winter, ich habe eine interessante Geschichte zu erzählen. Oh, jetzt kommt's. Jetzt kommt's. Mein Herz allerliebster hat sein Auto in die Werkstatt gebracht und er nimmt sich dann immer einen Leihwagen, der für ihn vielleicht mal interessant werden könnte. Also, dass er dann sagt, gib mir mal das Fahrzeug, da würde ich mich vielleicht irgendwann mal dafür interessieren, um es dann später zu kaufen. Mhm. Und jetzt haben wir dann gesagt, er würde sich gerne mal ein Elektroauto ausleihen. Wir haben ja schon mal einen Mercedes, da diesen, wie heißt denn der, Smart, mal Probe gefahren vor ein paar Jahren. Ja. Und damals auch den Golf. Auch als Elektro. Und Smart muss man nicht reden, das ist ja fast kein Auto. Das kannst du ja nicht ernst nehmen. Und den Golf, das war schon interessanter. Also gerade dieses Elektrofahren war mal sehr interessant, wie der Motor schon von unten herauf so viel Bums hat und so und wie schön leise das ist und so. Also das war schon schön. Aber es war halt immer noch ein Auto. Und jetzt gibt es ja diesen ID3. Und den haben wir ausgeliehen bekommen. Und das ist mal richtig schick. Du steigst in das Fahrzeug ein und hast das Gefühl, du sitzt nicht mehr in einem Auto. Das ist ein Raumschiff, ne? Ja, ein Raumschiff. Ja, genau. Ja, meine Schwiegereltern haben sich den ID4 gekauft. Ah, okay. Ja. Und da habe ich zumindest für ein paar Minuten drin gesessen, weil sie mir den zeigen wollten. Und also wir sind auch gar nicht losgefahren. Wir saßen einfach nur drin und ich war komplett fasziniert. Ja. Und mein Schwiegervater hat dann irgendwie versucht, den Sparmodus zu finden, weil sie nur noch 200 Restkilometer hatten. Und ich habe dann irgendwann gesagt, ja, dann mach du mal in Ruhe. Ich gehe mal wieder rein. Haben Sie Allrad dann? Weiß ich nicht, okay. Ja, wir haben in dem ID dann drin gesessen und dann sind wir eine Runde gefahren und wir haben dann auch gewechselt, dass ich mal fahren kann und ich war wirklich begeistert. Wir waren beide begeistert und haben gesagt, also das ist jetzt endlich Elektroauto, das ist richtig geil. Der hat jetzt auch allen möglichen Schnickschnack, dass er zum Beispiel das vorausfahrende Auto erkennt und dementsprechend halt Abstand hält. Das heißt, du brauchst gar nicht mehr auf Gas treten, sondern bist eigentlich immer nur bremsbereit, was natürlich noch so ein bisschen Kribbeln im Magen verursacht. Ich dachte, ist das nicht dieser Abstandstempomat, der dann auch die Geschwindigkeit verringert, wenn dein Vordermann langsamer fährt? Ja, genau das Ding. Ja, dann brauchst du doch nicht bremsbereit sein. Das macht der Wagen doch selbst. Notfallbremsen, na klar. Ja, würde ich aber auch nicht sagen. Also zum Beispiel sind wir an einen Kreisverkehr gekommen und da hat es nicht funktioniert. Ach so. Da kam das Auto von links und unser Auto wollte weiterfahren. Ja gut, okay, aber du willst ja, also beim Tempomat oder beim Abstandstempomat, da geht es ja genau darum, du fährst auf der Autobahn, auf der Landstraße, eine längere Strecke geradeaus hinter jemandem her und wenn der dann abbremst, weil er vielleicht abbiegen möchte oder weil vor ihm einer ist, dass dann dein Auto auch gleich mit die Geschwindigkeit verringert und manche Modelle bieten das sogar an bis in den Stand, dass du dann einfach, das Auto steht still, du musst dann nur noch auf die Bremse treten und bist fertig. Ja, klar, aber Kreisverkehr ist davon natürlich überhaupt gar nicht bedacht. Ja. So, das ist ja, aber dann, das wäre ja dann einfach schon autonomes Fahren. Ja, aber dann ist es wahrscheinlich noch so dieses Angstgefühl, das wir da in dem Moment hatten, weil ich natürlich bin ständig mit dem Fuß über dem Bremspedal gewesen. Also ich habe der Sache gar nicht getraut. Aber es funktioniert wirklich richtig, richtig gut. Du kannst dann auch die Entfernung einstellen, wie weit du, wie viel Autolänge weit du Abstand halten möchtest. Wenn der jetzt zu schnell fährt in der 50er-Zone, dann bleibt der auf Tempo 50. Mhm. Der fährt dann also nicht so schnell wie dein Vordermann. Finde ich richtig gut. Mhm. Was natürlich auch ist, aber das haben ja die modernen Autos heutzutage auch, wenn du irgendwie zu weit nach rechts an rankommst oder so, dann vibriert er nicht, sondern er fährt dich wieder in die Spur rein. Und das ist dann auch wieder so ein Moment, wo du im Grunde nicht haben willst. Aber wenn du dir das kannst du auch ausschalten, genau. Aber wenn du der Sache vertraust und das Ganze gewohnt bist, kann das durchaus schön sein. Aber am nächsten Tag ist mein Herzallerliebster zur Arbeit gefahren und wir hatten Neuschnee. Dann funktioniert der Spurhalteassistent nicht. Nicht nur das. Ja. Nicht nur das. Die Straßen waren voller Schnee. Wir haben hier Berge, wir haben Glätte, wir haben katastrophale Straßenverhältnisse. Und das Auto macht, was es will. Es macht A, was es will und B, hat der so viel Antrieb, dass der immer Gas gibt. Auch in Momenten, wo er nicht soll oder vorsichtig tun soll. Oder der bricht ständig aus. Der bricht bei schneebedeckter Straße, schiebt der komplett immer das Hinterteil nach vorne. Das ist schlecht. Mein Herzallerliebster ist wirklich kein ängstlicher Fahrer, er ist sogar ein sehr guter Autofahrer, liebt es, mit seinem Allrad durch die Schneewehen zu preschen und so und wirklich, ihm machst du nichts vor. Der kam nach Hause und hat gesagt, er hat sowas von Angst gehabt in diesem Auto. Dann sind das doch irgendwelche Assistenzsysteme, die man ausschalten können muss, das kann ja nicht sein. Das wäre ja dann echt. Vom Abstandshalten und vom Lenken und so, das kannst du ja alles abschalten. Aber die Kraft, die in diesem Auto steckt, dieser Bums von unten, dieses Gas geben, wenn du selber Auto fährst, dann hast du ja ein Gefühl dafür, jetzt ein bisschen kommen lassen, jetzt lieber rollen lassen, jetzt lieber das, weißt du? Aber mit diesem Auto, der geht permanent gibt der Gas und schiebt nach vorne und dann kommt immer das Heck nach vorne. Der bricht ständig aus. Also er hat sich so dermaßen unwohl gefühlt. Und jetzt haben wir einen Nachbarn, der hat sich den Porsche gekauft. Wie heißt er denn? Komme ich jetzt nicht drauf. Den für 190.000 oder so. Auch als Elektroauto. Natürlich. Ja, so einen Nachbarn haben wir. Und der hat der hat Allrad. Und der hat gesagt, also wenn er sich ein Elektroauto kaufen würde, nur mit Allrad. Diese Hecksache ist eine Katastrophe. Und wie gesagt, wir haben dann beim ersten Tag haben wir gesagt, es ist das Geilste, was es gibt. Und auch, weil es halt eben kein Auto in dem Sinne mehr ist, sondern halt die Zukunft zeigt. Also wie du vorhin gesagt hast, Raumschiff. Es war wirklich faszinierend. Mhm. Aber am nächsten Tag, als wir gesehen haben, wie wir hier in den Bergen fahren müssen mit dem Schnee, das funktioniert einfach nicht. Mhm. Und da war das sofort wieder gestrichen gewesen. Ja, naja. Naja, spannende Sache gewesen. Ja, so verändert sich das halt alles, ne? Und das ist ja das, je mehr Assistenzsysteme hinzukommen, desto anders muss man ja auch damit umgehen, ne? Also, keine Ahnung, unser Auto hat jetzt keine richtige Handbremse mehr, sondern nur diese elektronische. Ja. Sondern da ist halt das klassische Anfahren am Berg, wie ich es kenne, ist halt ein anderes geworden. Auch anders. Dadurch. Ja. So, ne? Auch dafür gibt es dann wieder eine Assistenzfunktion, die funktioniert aber auch nicht immer so, wie ich das anfangs erwartet habe. Und so, also man schuppelt sich da ja irgendwie zurecht, aber ja gut, und also ich habe auch noch nie ein Auto mit Heckantrieb gefahren, weder Benzin noch sonst irgendwas. Das ist, glaube ich, auch nochmal ein anderes Fahren, aber ich kann das überhaupt nicht einschätzen. Da bin ich ganz naiv, was das angeht. Ja, mal gucken, was da, wie sich das entwickelt. Also, von der Reichweite, früher oder später. Reichweite soll er ja auch schon über 400 Kilometer haben im Sommer. Und im Winter kommt er dann auf ungefähr 360 soll er dann kommen, was ja auch schon in Ordnung ist. Na, je nachdem, wie doll du die Heizung anmachst und so, ne? Ja, ob das damit spielt, weiß ich jetzt. Also der war ja, immer natürlich, recht... klar. Ja. Ja, klar. Also weil letztlich der Benziner heizt ja durch die Abwärme des Motors im Prinzip und der Elektro-Heini, der muss eben selber aktiv Strom verbrauchen, um die Luft anzuwärmen und das geht natürlich auf die Batterie. Ja, ich habe gerade überlegt, ob der Antrieb auch noch eine Rolle spielt, aber nee, kann ja fast nicht. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass Elektroautos, dass die ihr Motor im Reifen haben, also in jedem Reifen, also dass der Antrieb nicht irgendwie als Motor irgendwo sitzt, sondern dass das in den Reifen, und deswegen bin ich immer davon ausgegangen, dass alle vier Reifen gleichzeitig angetrieben werden. Ich wusste gar nicht, dass es wirklich noch sowas wie Heckantrieb dann im Elektrobereich gibt. War mal neu. Ja, kenne ich mich auch nicht mit aus. Hm. Keine Ahnung. Würde ich jetzt auch Quatsch erzählen. Wie so oft. Das hat System hier in diesem Podcast. Ganz systematisch ist auch eine Rotte Wildschweine in einen Garten eingedrungen, hat uns Hans Monopterus geschrieben. Weißt du mehr darüber? Ja, es gibt sogar ein kleines Video dazu, dass jemand, der da nebenan gestanden hat, freundlicherweise aufgenommen hat. Und das ist so ein runder Pool, ich würde jetzt mal sagen, so 3 Meter Durchmesser maximal, der so leicht in den Boden noch eingelassen ist, sodass dann ungefähr 70 Zentimeter, 60 Zentimeter noch aus dem Boden herausragen. Zu diesem runden Pool gehen dann noch so ein paar Stufen hoch und am Rand sind Steine aufgeschüttet, sodass es wirklich... Also ich habe mich halt die ganze Zeit gefragt, wie kann das funktionieren, dass der Wildschweine in einen Pool reinspringen. Ich kenne halt die Pools, die so 2 Meter über den Boden stehen. Aber dieser Pool ist, wie gesagt, ein bisschen eingelassen. Es sind dann noch so Steine drumherum aufgeschichtet. Die Tiere konnten also wirklich fast steckengrad hineinlaufen. Das ist dann des Nachts dann auch passiert. Es waren insgesamt 14 Tiere. Und das muss dann auch ein Riesengeschrei gewesen sein. Natürlich, die haben da drin natürlich Angst, versuchen da rauszukommen. Und dann sind die Besitzer des Pools, haben dann noch Leute geholt und haben versucht, die Viecher da wieder rauszuholen. Jetzt ist das natürlich, einerseits sind die Tiere dann hingeschwommen zu diesen Menschen, so ein bisschen fast bettelnd, holt uns hier raus. Aber andererseits haben sie dann natürlich auch panisch angefangen, nach den helfenden Händen zu schnappen und zu beißen. Ja, klar. Und das ist, glaube ich, bei so Viechern nicht ganz ungefährlich, was da ist. Ja, das ist ja bekannt. Also ich habe... das Video gerade hier so im Hintergrund mitlaufen lassen. Bei dem einen sieht es tatsächlich so aus, als würde es gezielt hinschwimmen, ja. Und das andere, das ist, glaube ich, einfach, zieht so seine Kreise, das ist einfach zufällig da vorbeigekommen und das war eher genervt. Aber ja, also es gibt da scheinbar dann auch keine andere Variante, als die Einzelnen da rauszufischen und mit vereinten Kräften diese Wildschweine da zu packen und am Nackenfell rauszuziehen. Krass. Ja, wo packst du die? Das ist natürlich auch schwierig. Die werden jetzt auch relativ glitschig sein. Sehr schwer, vermutlich auch. Was wiegt so ein ausgewachsenes Schwein? Und wenn die sich dann noch wehren und danach schnappen, das ist nicht ganz einfach. Ja. Das kann man rausfinden. Wildschwein. Gucken wir doch mal. Es war auch ein erfahrener Jäger dabei und hat seine Jagdfreunde gerufen. Alle vereint, haben sie mit weitmännischem Wissen einen Plan entworfen. Naja, okay. Körpergewicht und Körpergröße, da haben wir es doch. Das maximale Lebendgewicht von ausgewachsenen Bachen, also den weiblichen Tieren, liegt bei rund 150 Kilo. Die männlichen, die Keiler, werden bis zu 200 Kilo schwer. Und dann gibt es aber, wie gesagt, regionale Unterschiede und natürlich werden die eher gewogen, nachdem sie erlegt und aufgebrochen worden sind. Und da haben sie also bei den Bachen Gewichte zwischen 43 und 95 so im Schnitt gemessen. So. Dann gibt es aber auch andere Regionen, wo die Tiere durchaus über 300 Kilo wiegen können. Das ist aber eher so im Kaukasus. Ja, wenn dann auch noch die Babys dabei sind, dann wird natürlich die Mutter auch fuchsteufelswild, wenn man nach dem Kleinen greift. Da muss auch irgendwie vorher eine Folie. Fuchsteufelswild. Da muss vorher noch irgendwie so eine Folie drüber gelegen haben, sehe ich, weil die schwimmt jetzt in dem Becken mit herum. Das ist ja um die Jahreszeit. Ich würde meinen Pool ja auch um diese Jahreszeit abdecken, damit da nicht so viele Blätter reinrieseln. Und dann ist natürlich klar, was passiert, ne? Die Tiere laufen da längs, die sind ja auch häufig dann im Schweinsgalopp unterwegs und verstehen das so ein bisschen als feste Fläche. Die können das natürlich nicht einschützen und zack, das sind sie in eine klassische Grubenfalle reingeraten. Schöner Mist. Als Falle hat sich übrigens auch ein Paketshop in Kropp herausgestellt. Und zwar, also es ist ein Artikel aus der Schleswig-Holsteinischen Landeszeitung und leider hinter der Paywall, aber insgesamt, also die Geschichte läuft so. In Kropp betreibt jemand einen Paketshop, das ist soweit nicht ungewöhnlich, nur ist dieser Mensch ungeimpft und hat auch nicht vor, sich zu impfen. Und weil er das tut, und dieser Artikel ist schon ein bisschen älter, da waren die Schnelltests noch kostenpflichtig, weil er das tut, sagt er, geht von ihm eine besondere Gefahr aus und deswegen will er unabhängig vom Impfstatus seiner Kunden gerne einen tagesaktuellen Test haben, sonst kommt da keiner rein. So. Und jetzt kann man natürlich sagen, das Problem löst sich über die Zeit von selbst, dann wird er halt irgendwann keine Kunden mehr haben, weil die vielleicht einfach in den nächsten Ort fahren. Nicht so ein Ehepaar aus dem Ort, das da nun unbedingt seine Pakete abgeben will. Und jetzt ist es so, dass die erstens die Frau hingefahren und hat gesagt, ich bin geimpft, laut Landesverordnung darf ich hier rein. Und der hat gesagt, ja nee, Hausrecht, ohne Test nicht. Und dann hat ihr Mann gesagt, das kann doch gar nicht angehen, dann fahre ich mal dahin. Und dann ist er also dahin und hat das Gleiche gehört und hat gesagt, ja, pass auf, dann machen wir es so, ich stelle das Paket hier auf die Schwelle, sie nehmen das entgegen und reichen mir die Quittung raus. Und darauf hat er sich also nicht eingelassen, dann gab es erst Diskussion und dann Streit und im Wesentlichen lief das wohl darauf hinaus, dass der Paketshop-Betreiber dieses abgestellte Paket einmal quer über den Gehweg gekickt hat und gesagt hat, lasse ich nicht mit mir machen. Und ich finde diese Geschichte halt so unfassbar bescheuert. Einerseits hast du eben diesen Ungeimpften und ich weiß jetzt nur wirklich nicht, ob man den irgendwo ins Querdenkerspektrum einordnen muss oder was auch immer. Aber mein Gedanke ist halt das Naheliegende. Zu der Zeit, als die Schnelltests noch kostenpflichtig waren, hatte er natürlich einen Nachteil dadurch, dass er nicht geimpft ist. Das heißt, er musste für jeden Restaurantbesuch und so weiter, musste er sich testen lassen, das selber bezahlen. Und dann hat er gedacht, dann drehe ich den Spieß jetzt einfach um. Und dann soll hier einfach jeder, der rein will, so einen Test bezahlen müssen. So interpretiere ich das. Das steht da so nicht drin, aber das ist meine Interpretation dessen, was der möglicherweise gedacht haben könnte. So, das kann man, finde ich, durchaus so machen, weil der ja in seinem Laden Hausrecht hat. Also grundsätzlich steht es ihm ja frei zu sagen, ohne Test kommst du hier nicht rein. Mhm. Warum auch nicht? Mhm. Dann trägt er natürlich das unternehmerische Risiko dazu. Hat er sich offenbar ja auch gut überlegt. Aber das komplett Bescheuerte finde ich, dass dann geimpfte Leute das machen, wofür viele Ungeimpfte so kritisiert werden, dass sie nämlich einfach sagen, doch natürlich darf ich hier rein. Doch selbstverständlich, ich bin ja wohl geimpft, steht doch in der Verordnung. Ich darf hier rein, natürlich. Weißt du, sie hätten auch einfach sagen können, okay, ja, dann viel Spaß mit deinen anderen ungeimpften Freunden. Ja. Ich fahre halt woanders hin und gebe meine Pakete da ab. Also, es ist halt so symptomatisch, finde ich, für das, wie Deutschland oder die deutsche Bevölkerung sich in der Corona-Krise verhält. Okay. Oder bin ich der Einzige, der das jetzt irgendwie merkwürdig findet gerade? Ja, ich finde die ganze Geschichte so, das macht so einen Knoten bei mir im Kopf. Ich verstehe alle jetzt im Moment nicht. Also erst einmal der Ungeimpfte, gut, ich versuche jetzt mal, ich bin der Ungeimpfte. Ich wäre ja kein Querdenker, sondern ich wäre einfach nur ängstlich. Dann würde das kann ja sein. Gut, ich bin also der ängstliche Ungeimpfte und sage zu meinen Kunden, damit ihr mich nicht ansteckt und ich dann auf der Intensivstation lande, möchte ich von euch einen Test haben. Dann würde ich aber denken, okay, ich brauche mich dann aber nicht zu wundern, wenn ganz viele Leute diesen Aufwand scheuen und dann nicht zu mir kommen, um bei mir Pakete abzugeben. Zumal, wenn die Tests kostenpflichtig sind, wie es damals noch war. Genau. Dann ist doch die Frage, würde ich mich dann impfen lassen, um mein Geschäft nicht zu gefährden? Oder würde ich darauf bestehen und sagen, ich verzichte auf das Geld, auf großen Teil meines Verdienstes? Und lasse niemanden in meinen Laden rein. Und jetzt bin ich umgekehrt der Geimpfte. Und ich möchte dort rein in den Paketshop und mein Paket abgeben. Ich würde weggehen und sagen, dann gehe ich halt woanders hin. Dann halt nicht. Ja, richtig, genau. So. Wenn jetzt die Situation eine andere gewesen wäre und keine Ahnung, ne, wirst zu Hause nicht angetroffen und kriegst die Nachricht, das Paket wurde in diesen Paketshop geliefert. Dann kannst du halt sagen, ja, okay, scheiße. Was mache ich jetzt? Okay. So, und dann musst du halt dann in den sauren Apfel beißen oder das Paket geht wieder zurück. Oh. Aber ich finde es jetzt nicht dramatisch. Doch, das finde ich jetzt, so rum finde ich es jetzt dramatisch. Weil mein Eigentum jetzt nicht ausgeliefert wird. Ich komme ja jetzt nicht an mein Eigentum. Und warum? Weil ich dazu gezwungen werde, einen kostenpflichtigen Test zu machen, um an mein Paket zu kommen. Da bestellst du irgend so ein China-Gadget für 23 Cent und dann musst du da hin und 13,50 Euro für den Test machen, zahlen. Wenn es gut läuft, ja. Kommt ja drauf an, wo du hingehst. Ne? Also bei uns werden auch durchaus über 20 Euro aufgerufen. Wir haben damals 13,50 bezahlt. Ja, aber dann ist, weißt du, der behält dann mein Eigentum und ich komme an mein Eigentum nicht ran. Also so rum. Er behält es ja nicht. Ja doch, er behält es ja nicht. Behalten heißt ja, dass er es für sich benutzt. Also er macht ja deswegen dein Paket nicht auf und sagt, haha, ich habe hier ein China-Gadget für 23 Cent. Er lässt es halt liegen. Naja, okay, das ist ein Unterschied, richtig. Ja, ja, meine Güte, also wie gesagt, ich verstehe tatsächlich beide Seiten nicht, warum man so dickköpfig sein kann. Als wenn die Postbotin sagt, du kriegst dein Paket nicht, ich bring's wieder zurück, es wird zurückgeschickt. Die haben doch eine Pflicht, das auszuliefern. Weiß ich nicht. Okay. Also da ganz ehrlich, keine Ahnung, ob das wirklich eine Pflicht ist, also oder ob sie es einfach nur dir zugänglich machen müssen. Also der aber auch nicht. Naja, im Prinzip doch. So, er stellt dich halt, also das Paket ist ja da. So, er stellt halt den Kunden vor das Problem und ich glaube einfach, dass das wirklich einfach nur ein Troll-Move ist, dass der einfach nur sagt, ich muss hier ständig für alles Mögliche meine Tests bezahlen, dann sollt ihr das verflucht nochmal auch. Mhm. Dass der einfach die Rechtslage, sagen wir in Anführungszeichen, für sich ausnutzt. So, ich glaube tatsächlich, dass das aus dem Frust passiert ist, dass der sagt, ich kann nicht mehr ins Restaurant, ich kann nicht mehr zum Sport, ohne diesen Scheiß-Test zu machen. Und dafür jedes Mal Geld auszugeben. Das ist natürlich aus der Sichtweise eines selbstständigen Paketshop-Betreibers ist das ja durchaus auch nachvollziehbar. Möglicherweise hat sich das aber inzwischen sowieso alles erledigt, weil wir jetzt diese 3G-Pflicht am Arbeitsplatz haben. So, inzwischen dürfte das eigentlich kein Thema mehr sein. Tests sind wieder kostenlos. Man kann sich vor Dienstbeginn testen lassen oder, also musst ja am Arbeitsplatz eine der 3Gs erfüllen. Ja, das tut er ja vermutlich auch. Aber ich bin doch Kunde und ich muss doch nicht 3G, ich muss doch 2G. Ja, du musst 2G, richtig. Eben, das heißt, der Geimpfte, der sein Paket abholen will, der muss ja eigentlich nicht 3G. Also das Problem ist ja immer noch da. Ja gut, okay, stimmt. Aber theoretisch, also das, nee, und das ist, es ist tatsächlich, das Problem ist tatsächlich ja weg, weil die Tests wieder kostenlos sind. Also du musst halt einfach nur einen kleinen Umweg übers Testzentrum fahren. Ja gut, da hat heute mein Herzallerliebster so, dann hat er jetzt halt so angestanden. Ja gut, das ist natürlich dann individuell doof. Also hier geht es tatsächlich sehr, sehr schnell. Wir haben allein in Husum haben wir 5 Testzentren. Okay. Glaube ich, oder 3, weiß ich nicht mehr. Also wo du echt sehr, sehr schnell dran bist, ist total gut. Okay. Also insofern hat sich das Problem erledigt. Er ist tatsächlich jetzt, wenn er es so weitermacht, dann ist er ja noch besser als das, was die Landesverordnung fordert, nämlich 2G plus. Mhm. Insofern, ja, mein Gott, also man kann sich aber alles aufregen, aber das ist dann, dass dann halt auch so zwei Sturköpfe aneinander klatschen. Und dass die sich da wirklich dann auch noch streiten. Ja, und aber der bei dieses dem Paket Thema, da wegkickt. Bei dem Thema inzwischen fast normal. Also da gibt es andere Sachen, worüber sich manche Leute streiten, aber. Ja. Ja, ja. Mir hat heute jemand in einem anderen Zusammenhang ein Bild geschickt, da steht drauf, bevor ich mich aufrege, ist es mir lieber egal. Ja. Vielleicht sollten wir da mehr in die Richtung denken. Da hat mein allerliebster ein T-Shirt, wo das draufsteht. Siehste. Eieiei. Ist dein nächstes Thema genauso spektakulär und aufreibend? Ja, denn die beiden können ja noch froh sein, dass sie danach wenigstens nach Hause konnten. Anders als Leute in Dänemark, 6 Kunden und 25 Angestellte einer dänischen IKEA-Filiale mussten wegen eines Schneesturms in der Ausstellung übernachten, schreibt der Spiegel. Es ist also so, dass da relativ stark Schnee gefallen ist in Dänemark. Ich gucke gerade nochmal, wo das war. In Nordjütland, in der Nähe von Aalborg, dann waren also diese Leute eingeschlossen, die konnten nicht mehr nach Hause fahren. Die Kundin, also eine wird hier zitiert vom dänischen Rundfunk, sagte, die waren eigentlich total süß, wir haben die ganze Zeit nur über die Situation gelacht, weil wir das so wohl nicht nochmal erleben werden. Ja, und das, also das war wohl relativ katastrophal, es gab Verkehrsprobleme, ausgefallene Züge und auch Strom war ein Problem. Ja, und die hatten halt nochmal Glück im Unglück, ne? Die saßen halt nicht irgendwo eingeschneit in einem Zug, sondern da, wo es zumindest weiche Betten gibt. Ach, herrlich. Ja. Das wäre mein Traum. Ich habe dann, na, ich weiß es gar nicht, was jetzt, dann bist du halt da irgendwie mit 30 Leuten in dieser Ausstellung. Ja. Und irgendwo schnarcht einer. Ja, ist so eine Riesenfiliale, wird hier sicher eine Ecke finden lassen. Und wenn ich in der Teppichabteilung gehe und dann mein Bettzeug mitnehme, ist ja egal. Ich weiß nicht, also ich bin auf dem letzten Podstock, als das noch in Präsenz stattfand, bin ich nachts übers Gelände gegeistert und da kam aus ein paar Zelten so ein unfassbares Schnarchgeräusch. Ja. Mein lieber Scholli, habe ich gedacht so, puh, wenn ich jetzt mit dieser Person in einem Raum liegen müsste, da würde ich durchdrehen und vor allen Dingen würde ich sicherlich kein Auge zumachen. Ja, aber die Filiale ist ja hoffentlich ganz groß. Ja, aber so groß kann die gar nicht sein. Wenn ich doch bei mir aus dem Wohnwagen raustrete und höre schon in 50 Meter Entfernung, da schnarcht aber einer, mein lieber Schwan, dann ist es doch, das ist doch das Gleiche in so einem IKEA. Das ist ja, also, ich würde. Naja, dann kann man vielleicht hoffen, dass der Schneesturm noch lauter war, dass man dann vielleicht das überdüncht hat. Aber stell dir mal vor, einfach mal in einen Supermarkt eingesperrt zu werden über Nacht oder in so einem Möbelhaus, es ist doch geil. Also das möchte ich. Ja, weiß ich nicht. Doch. Also. Das ist doch der Traum eines jeden, sowas mal mitzumachen. Also es gibt ja so diverse YouTuber, die daraus sich einen Spaß machen oder gemacht haben, die sich dann ganz gezielt haben einschließen lassen, um die Nacht in der IKEA-Filiale zu verbringen, sind dafür auch, glaube ich, verknackt worden, weil es ja streng genommen Hausfriedensbruch ist. Ja, und aber so irgendwann, also ich glaube, das ist doch halt einfach langweilig. Was machst du denn da? Ja gut, jetzt gibt es auch keine Schaufenster, wo dann das Bett direkt im Schaufenster steht, weil sonst könnte man ja da mit Aussicht noch schlafen. Du musst dann wahrscheinlich irgendwo mitten, ja, aber Und Küche ist nicht angeschlossen. Ja, dann liegst du halt da. Küche ist nicht angeschlossen, genau. Es ist alles irgendwie tiefgefroren. Also klar kannst du natürlich wahrscheinlich irgendwo einen Hauptschalter finden und kannst die Fritteuse anmachen, ballerst dir da irgendwie 5 Kilo Schöttböller rein. Ikea Hotdog geht auch, ganz genau. Ja, aber das ist doch nicht, also ist das was Erstrebenswertes? Ich weiß ja nicht. Ich überlege gerade, ob sie eine Spielzeugabteilung haben. Haben sie aber leider nicht, gell? Aber du kannst ja ein paar Möbelstücke zusammenbauen. Schön im Hochregallager. Super. Warte mal, wir müssen einmal hier in Regal C16. Da ziehen wir hier das raus. Oh, das ist ein Pax. Geil. So. Genau. Dann steht da einfach mitten im Gang. Das wird super. Ja. Kann ich mir vorstellen. Wäre ich komplett dabei. Oder halt nicht. Muss es halt bloß in den 12 Stunden schaffen, weil sonst wird es peinlich. Das ist genau das, ja. Genau. Meine Güte. Ja, IKEA macht ja jetzt gerade richtig schön Werbung mit Ex-Merkel, Ex-Bundeskanzlerin. Mhm. Also wir haben ja da schon früher so ein Double mal eingesetzt und jetzt momentan machen sie ja so eine Kampagne, wo die Frau Merkel in einem Ohrensessel sitzt und irgendwie steht jemand, der aussieht, genau, wie Frau Merkel. Und drüber steht dann endlich zu Hause und dann kann sie sich endlich ausruhen in ihrem Ohrensessel. Und das scheint jetzt gerade ziemlich in zu sein, denn ich habe einen Bericht gefunden, einen kleinen Video von RTL und da haben sie dann auch noch einen Baumarkt zitiert und da steht dann drüber, für alle, die endlich Zeit für den Garten haben, und da sieht man eben so zwei Handschuhe mit diesen typischen Rauten, dieser Rautenhaltung so als Anspielung, dass man jetzt Frau Merkel Zeit hat für ihren Garten und doch mal vorbeikommen soll und sich dort eindecken soll. Und das gleiche übrigens mit Astra, mit dieser Biermarke aus St. Pauli. Da ist auch die Merkel-Raute zu sehen und zufälligerweise passt so eine kleine Flasche Astra genau in diese Hand, in diese Raute hinein. Ja, guck mal. Ja, also das wird jetzt gerade ein bisschen ausgeschlachtet. Alle verrückt. Aber gut, das ist ja nichts Ungewöhnliches, ne? Sixt macht das ja auch seit Jahren, dass mit der Frisur, immer irgendwelche, und also überhaupt irgendwie aktuelle Sachen aufgreifen in ihrer Werbung. Ja. Ja. Ja, so. Ich weiß gar nicht, wie das rechtlich ist. Kann man das einfach so irgendeine berühmte Person hernehmen und dann einfach sie vermarkten? Das ist ja, denn indirekt macht sie ja Werbung. Ja, da gibt es irgendwie so, und da begebe ich mich auch wieder auf ein relativ dünnes Eis, wenn ich das sage. Also das Merkel ist ja eine Person der Zeitgeschichte und deswegen hat sie ein bisschen weniger Recht am eigenen Bild als andere Menschen, gerade als sie noch im Amt war. Möglicherweise ist das jetzt, wo sie quasi in Rente ist, was anderes. Da kenne ich mich nicht so gut aus. Also in dem Fall ist es ja ein Double, ne? Also wir sehen ja eine Frau, die eine ähnliche Silhouette hat, so von schräg hinten, wo man so auf den ersten Blick denken könnte, ja, das ist sie. Aber es ist halt sehr klar, dass sie es am Ende dann eben doch nicht ist. Mhm. Und bei Sixt ist es ja so, dass die wirklich echte Fotos nehmen und die in ihre Werbung einbauen. Ach so. Also das ist, glaube ich, nochmal ein Unterschied. Aber die werden rechtlich auch ganz gut beraten sein, denke ich mal. Mhm. Ja, aber glaubst du, dass es nicht doch eine ganze Menge Menschen gibt, die wirklich glauben, dass das Merkel ist, die jetzt... Ja, also da, nach allem, was ich jetzt in den letzten 2 Jahren über Deutschland gelernt habe, bin ich mir relativ sicher, dass es eine ganze Menge gibt, die das glauben und sagen, aha, guck mal hier, jetzt hat sie nicht nur irgendwie Ruhestandsbezüge, 4 Mitarbeiter und einen persönlichen Fahrer, sondern muss auch noch nebenbei Geld verdienen mit Werbung. Natürlich, da bin ich überzeugt, das ist selbstverständlich. Die arme Frau, ja, muss Werbung machen. Ja, allerdings. Uiuiui. Ja. Ja, und dann haben wir vom Westkirchen-Andi was zugeschickt bekommen, und zwar ein dreister Lego-Klau in Lippstadt. Und zwar haben da Diebe ein Loch in die Mauer eines Spielwarengeschäfts geschlagen und haben dort Lego-Steine im Wert von 35.000 Euro gestohlen. Das waren ungefähr 600 irgendwas zerquetschte Kartons. Und die haben sie geöffnet, den Inhalt rausgenommen, inklusive Bauanleitung, und haben das Ganze wieder durch dieses Loch hinaus befördert. Hm. Die Besitzer haben sich natürlich die Frage gestellt, wieso kamen die nicht vorne durch den Eingang, haben irgendwie eine Scheibe eingeschlagen und sind dann rein. Warum haben die sich die Mühe gemacht, so ein kleines Loch, das, wenn man das Loch so anschaut, da kommt gerade so ein Mann durch, würde ich jetzt mal sagen. Und warum sind die nicht einfach durch irgendeine Glas, Front hineingekommen. Und ich frage mich umgekehrt, gut, man kann ja jetzt sagen, die sind nicht durch die Glasfront, weil das dann gleich auffällt oder laut ist oder Alarmanlage losgeht oder irgend sowas. Aber ich wundere mich, dass die so lange sich da drin aufhalten konnten, diese 600 Kartons auspacken konnten und da nicht aufgefallen sind. Hängen denn in diesem Spielwarenladen gar keine Kameras? Fällt das nicht irgendwie auf? Also ohne Kenntnis dieser konkreten Filiale zu haben, würde ich jetzt einfach mal vermuten, dass so eine Eingangstür oder ein Fenster mit einem Glasbruchsensor ausgestattet ist, der im Fall des Falles eine Alarmanlage auslöst. Ah. Und meine Vermutung, auch hier wieder Vermutung, ist, dass es wahrscheinlich Kameras gibt in dem Laden, dass die aber aktiv überwacht werden müssen, eben durch eine Person, die in einem Büro sitzt während der Öffnungszeiten, um zu verhindern, dass jemand während der Öffnungszeiten einen Karton aufmacht und sich eine Tüte einsteckt. Möglicherweise gibt es also Videoaufnahmen von der Tat, aber wodurch sollte da erstmal eine Alarmanlage ausgelöst werden? Also dann müsste man zusätzlich noch Bewegungsmelder anbringen in dem Raum, in dem Verkaufsraum, um dann festzustellen, hier passiert gerade irgendwas. Und dann kann vielleicht jemand von zu Hause auf das Sicherheitssystem zugreifen und gegebenenfalls dann Alarm auslösen. Sowas, das kann ich mir sofort vorstellen. Stimmt. Aber ein Automatismus ist das sicherlich nicht. Die Frage ist für mich auch, wie setzt sich denn dieser Wert zusammen aus denen? Also was haben die denn da für Sets geklaut? Verstehst du, zusammensetzen wegen Lego. Ach so. Entschuldigung. Ja, ganz genau kann ich dir das nicht sagen, weil ich mich da viel zu wenig auskenne mit den ganzen Sets. Aber ich weiß, dass Lego unsagbar teuer ist. Und jetzt rechne mal so einen Kasten mit 30 Euro mindestens aufwärts mal 600 ist ja schon was. Da bist du aber, also je nachdem, was die da für Sets aufgerissen haben, kommst du nicht zwingend hin. Also mein Neffe steht zum Beispiel sehr auf diese Jurassic World Geschichten von Lego. Das ist ja so Lizenzware. Und die kosten ein Schweinegeld. Also da habe ich jetzt, also ja, natürlich kriegt er mal irgendwie was zum Geburtstag oder zu Weihnachten oder sonst wie. Aber halt so mal, ich bring dir außer der Reihe mal ein Set Lego mit, ganz sicherlich nicht von dem, weil das einfach viel zu teuer ist. Und je nachdem, was das für ein Set ist, geht das durchaus auch ins Dreistellige, beispielsweise irgendwie bei Sammlersets oder wenn da, ich weiß nicht, hier liegt ja auch Lego-Technik auf dem Video auf dem Boden oder hier alles, was Batterieantrieb hat, ne? So sagen wir mal diese, ich habe mal, während er sich ein Lego ausgesucht hat, stand ich da mit am Regal und dachte so, hey, der Bahnhof, oh mein Gott, der Lego-Bahnhof mit den Zügen und die Schienen und habe sofort gedacht, okay, warum eigentlich nicht? Und dann habe ich auf den Preis geguckt und dachte, nein. Nee, doch nicht. Einfach nur nein. Ja. Was meine Frage jetzt noch wäre, die haben die Dinger ausgepackt. Mhm. Vermutlich, weil diese Schachteln zu umständlich sind, durch dieses Loch hinauszubringen und wegzubringen. Also werden diese ja irgendwie in Tüten gepackt haben. Jetzt ist meine Frage, packen die jetzt diese Dinger einzeln aus den Schachteln raus in einzelne Tüten oder nehmen die einfach so eine große blaue Mülltüte und schütten jetzt alles rein, was sie irgendwie kriegen können, weil sie es eilig haben, gehen damit nach Hause und machen nach Anleitung, bauen sie alles wieder zusammen, damit sie auch die richtigen Pakete wieder verkaufen können. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Also was ich weiß aus dem letzten... Lachst du gerade aus, meinen Gedanken? Nein. Ich find das total spannend. Also was ich sagen kann aus dem letzten Lego-Set, was hier gelandet ist, da kam hier das Riesendrama, das kam auf irgendein Lego-Set hier mit an, als der Neffe da war und es gab also Geschrei, weil das die falsche Sorte ist und er wollte das nicht und er will nur die und dann habe ich gesagt, dann nehme ich das halt und baue das für mich auf. Kannst du gucken. Und dann war das halt irgendwie so ein Lego-Stuntshow-Dingsbums, keine Ahnung. Und die Tüten sind halt nummeriert. Da sind mehrere Tüten drin. Und dann hast du halt irgendwie Tüte 1, Tüte 2, Tüte 3, Tüte 5, was weiß ich. So, und wenn du jetzt natürlich dann sagst, ich bin sowieso gerade in einem Lego-Laden und ich mache jetzt hier einfach mal 10 Kartons von der gleichen Sorte auf, dann könntest du das alles in einen großen Sack schütten, ja. Ah. Und dann zu Hause einfach die den Sets wieder zuordnen. Ob das jetzt insgesamt so gilt für alle Sets, die du da so bekommen kannst oder was genau deren Intention war damit, keine Ahnung. Also es gibt ja gerade in diesem ganzen Bereich der, der Klemmbausteine, da gibt es ja verschiedene Anbieter und Lego ist dann eben so davor, dass sie sagen, dieses Produkt ist unserem zu ähnlich, wir verklagen ja, sie. Ja, das kann ich. Ich habe mich schon fast wir nicht getraut, sehr das, das Thema aufzugreifen, weil ich ja Angst hatte, das Wort Lego zu, auszusprechen. Ja, genau. Und also in diesem ganzen Bereich der Klemmbausteine gibt es ja nicht nur Leute, die da wahnsinnig drauf abgehen, sondern es gibt ja auch eine unfassbar interessante Subkultur dazu. Es gibt ja richtig so ein Online-Kataloge, wo du halt sagst so, ich bräuchte jetzt ein Teil in den Abmessungen in der Farbe. Und dann kannst du dieses einzelne Teil bei einem spezialisierten Online-Shop bestellen und oder dir halt einfach zusammenstellen. Keine Ahnung, für dieses Set aus den 80er Jahren, was ich noch zufällig gefunden habe, fehlen mir so und so viele Teile, damit ich das aufbauen kann. Und dann kannst du die halt bestellen. Und dann hast du dein, dein Set wieder komplett. Warum auch immer die weg waren, ist ja scheißegal. So, und das funktioniert zum Beispiel. Aha. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass die vielleicht diese Steine einfach an einen Händler verkaufen wollen, einzeln. Oder die auf dem Flohmarkt anbieten. Oder bei Twitter in den Kommentaren unter diesem Tweet schreibt ja auch jemand, da wird es jetzt wohl demnächst einige sehr neuwertige Sets bei eBay geben. Okay. Und die Leute halten sich ja immer für so clever, wenn sie sowas machen. Und bieten das dann halt einfach ganz normal bei eBay an. Und dann fällt irgendwann, wenn sie richtig dumm sind, dann schmeißen sie alles auf einen großen Haufen, sagen, hier, unsortierte Lego-Sammlung, sind wir zufällig drangekommen, hihi, keine Ahnung. Und dann fällt irgendjemandem auf, dass es halt 10-mal das Gleiche ist. Oder sie bieten diese Sets dann in kleineren Etappen an. Und dann fällt dir aber auch auf, so, dieser Mensch verkauft verdächtig viel Lego, wenn du jetzt Ermittlerin wärst. In diesem Fall. Und so kommen die Leute einem halt auf die Spur. Ich erzähle immer wieder gerne von dem Menschen, der hier in, im nördlichen Dithmarschen Werkzeuge von einer Baufirma gestohlen hat und hat die dann en bloc, so wie er sie mitgenommen hat, bei eBay Kleinanzeigen reingesetzt und hat sich total gewundert, warum ihm da jetzt jemand auf die Schliche kommt. Okay. Es gibt solche Leute. Ja, ja, haben wir auch schon erlebt. Computer, die aus der Firma gestohlen sind, die waren dann auch auf eBay aufgetaucht und dann hat man auch herausgefunden, wer die getötet hat. Naja. Ja, ja also. Die in dem Interview, da ist ja ein Video mit in diesem Tweet drin, in dem Interview wurde dann noch der Verdacht geäußert, dass die sich jetzt relativ schnell beeilen müssen, weil es will, soll ja das Weihnachtsgeschäft mitgenommen werden. Also die hatten auch eher so den Gedanken, dass das Ganze im kompletten Set verkauft werden soll. Ich denke mal, das geht ins Ausland. Das ist doch hier in Deutschland nicht zu verkaufen. Diese Mengen, diese, also ich glaube das. Wieso das denn? Natürlich. Glaubst du? Ja. Also es gibt so viel, du musst halt clever vorgehen, denke ich mal. Okay. Aber machbar ist das. Also gerade Lego wirst du halt auch schnell los. Ja, warte mal. Im Zweifelsfall stellst du dich halt irgendwie auf 20 Vormärkte. Ja. Mal gleich gucken. Also tatsächlich, ich glaube, wenn man damit clever vorgeht, und das eben nicht bei eBay reinstellt, sondern sagt, okay, wir bauen den ganzen Bums dann wieder zusammen nach Anleitung und stellen uns mit dem aufgebauten Set auf den Flohmarkt. Ach, das ist ja viel. Und nächste Arbeit. Woche auf den nächsten. Ja, natürlich. So, aber das ist am Ende hast du halt dann Einkaufskosten gleich null und Verkaufskosten 100%. Die nimmst du ja wieder ein oder was weiß ich, wenn es nur 80% davon sind. Und sagst hier, keine Ahnung, ich habe es einmal aufgebaut, mein Kind hat einmal damit gespielt, hat keinen Bock mehr drauf, kann weg. Ja gut, aber die Arbeit dann, das ist ja wirklich wie so Nüsschen sammeln und Nüsschen verteilen. Ja, natürlich, also ja klar, sicher. Sicher. Aber es ist einfacher und oder sicherer, als das bei eBay reinzustellen. Ja, ich gebe hier schon wieder Leuten Tipps. Dass die es nicht einfach machen, das sieht man ja schon an dem Loch, dass sie da sich gebuddelt haben. Das ist ja schon. Na, vor allen Dingen haben die nicht nur ein Loch, sondern die haben ja auch noch, das ist ja so eine Metallfassade, ne? Sieht man in dem Video. Echt jetzt? Da ist so eine Metallfassade. So ein Blech, das haben sie abgemacht, aufgeschnitten offensichtlich und dann da durch die Gipssteine, da kommt man dann relativ leicht durch, da braucht man nur einen dicken Hammer. Aber also glaubst das war jetzt Rückwand auch nicht ganz geräuschlos. Glaubst du, die Rückwand besteht aus einer Metallding? Das wird doch so Pappe, so Presspappe. Nee. Nee, nee, guck doch mal, wo habe ich denn jetzt? Ich habe jetzt den ganz am schon wieder zugemacht, den Link. Kleiner Blick. Also es ist eine relativ dünne Mauer, die geht dann auch gleich raus, also auf den Straße hinter dem Gebäude vermute ich. Dahinter beginnt gleich ein Wald. Ja. Und diese ist noch eine kleine Rückwand. Straße. Und jetzt schneiden sie gleich um. Ja. Ja, wo ist es? Ich glaube, das ist eher so eine Pappe, die als Verkleidung hinten ist. Das Einzige, was Nein, das ist ein Blech. Echt? Ja, na klar. Das ist keine Pappe. Wenn du hier mal guckst bei 47 Sekunden, was man da sieht, die Außenaufnahme von dem Loch, das ist Metall. Ach, jetzt sehe ich es. Das ist so eine ja, genau. Ja, so ähnlich wie Wellblech. Ja, genau. Nur ein bisschen dicker. Ja, ja, ja. Ich dachte, du meinst die ganze Zeit die Rückwand von dem Regal. Aber stimmt, ach, das ist ja von draußen. Das ist Wellblech. Also und wirklich dünn ist die Wand auch nicht, ne? Wenn man da mal guckt auf dem auf der Aufnahme bei 47 Sekunden. Also die hatten da schon gut mit zu tun. Und das erklärt, glaube ich, auch, warum das Loch so klein ist. Raffiniert. Ja, ja, ja. Nicht schlecht. Ja, ist dann auch wieder so eine journalistisch-ethische Frage, ne? Wie viel zeigt man denn von so einem Einbruch? Wäre es nicht schlauer gewesen, da einfach nur den Laden im Inneren zu zeigen? Oder muss das wirklich sein, dass man diese aufgeschnittene Rückwand findest du das noch mit ins Bild nimmt? Naja, also wenn ich mir schon Gedanken darüber mache, ne, ob ich jetzt hier zu viele Tipps gebe im Podcast, wenn ich sage, man setzt sich damit am besten auf den Flohmarkt, um das zu verkaufen. Das ist ja, also wir haben das relativ häufig. Also ich mache ja beim NDR auch immer so ein bisschen so Verbraucherschutzkram. Ja. Und dann reden wir auch immer mal über irgendwelche Betrugsmaschen, die auftreten. Und manche von denen sind halt einfach so einfach, dass schon Polizei und Verbraucherzentrale sagen, gehen Sie bitte nicht so doll ins Detail. Okay. Wir wollen hier niemandem irgendwelche Anregungen geben. Aha. Dass wir also schon in der Recherche darauf hingewiesen haben, gucken Sie mal, das kann wirklich jeder Idiot, was die da veranstaltet haben. Das ist jetzt nicht so elaboriert. Und dann ist halt die Frage, weißt du, wenn du dann auch noch sagst, das Lego-Geschäft liegt in einem abgelegenen Industriegebiet am Waldrand. Hier findet sich eigentlich kaum jemand ein. Aber trotzdem merkte Geschäftsführerin Sandra Schnickenfittig eines Morgens, einmal ein Meter großes Loch in unserer Wand. Das ist ja doof. So, weißt du, dann hast du halt schon gleich jemanden, der vielleicht einen Trennschleifer und einen Hammer hat und Geldsorgen darauf hingewiesen, dass es da 35.000 Euro zu holen gibt und wenn man sich ein bisschen mehr Zeit nimmt, wahrscheinlich auch noch mehr. So, da muss man halt einfach gucken, aus journalistischer Sicht, da hat man ja auch eine gewisse Verantwortung, wie clever ist es, sowas dann so detailliert zu zeigen. Ne? Durch dieses Fenster sind sie eingestiegen. So, ja, kann man machen, ist auch schön vom Storytelling her, ist aber im Zweifelsfall auch ein bisschen gefährlich, weil dann vielleicht auch noch mal irgendwie ein halbes Jahr später noch jemand auf die Idee kommt. Ja, aber die werden ja hoffentlich auch gelernt haben und jetzt dementsprechend Kameras installieren mit Bewegungsmelder, damit sowas nicht noch mal passiert. Ich habe diesen Beitrag nicht gesehen. Wenn ich die Geschäftsführerin von diesem Lego-Laden wäre, ja, dann wäre das der dritte Satz gewesen, den ich im Interview gesagt hätte. Okay. Ja, also unabhängig davon, dass wir jetzt einen hohen wirtschaftlichen Verlust im Weihnachtsgeschäft haben, haben wir trotzdem jetzt nochmal investiert und unsere Sicherheitstechnik verstärkt. Genau. Wir haben jetzt zusätzliche Kameras und Bewegungsmelder angebracht. Hier kommt keiner mehr rein. Ja, erzähl ihnen auch noch, was du gemacht hast. Das musst du doch dann wieder verheimlichen. Ja, sind wir wieder an dem gleichen Punkt. Ne? Aber so in diese Richtung würde ich dann denken an ihrer Stelle, um genau diese Möglichkeit zu nutzen. Mhm. Weil letztlich, wenn die einmal drin sind, dann haben die halt zwischen Ladenschluss und Ladenöffnung relativ viel Zeit, um die Scheiße da rauszutragen. Ja. So, und wenn man denen dann nicht irgendwie sagt, so nächstes Mal warten wir aber schon mit dem Sicherheitsdienst und einem Hund, irgendwie sowas, ja, dann kommen die vielleicht nochmal wieder. Ja, ja. Das geht mir so immer beim Rechtsmediziner Zokos, den Podcast, den höre ich so gerne. Und der erzählt ja auch immer so, wie er herausgefunden hat, wie jemand umgebracht wurde. Und da denke ich mir auch oft, okay, also so darf man es nicht machen. Also dieses Gift ist einfacher nachzuweisen, okay. Ja, ja. Und das ist ja auch etwas, das Claudia immer gerne erzählt. Die ist Autorin und schreibt Krimis. Mhm. Und dann gibt es auch immer wieder so Autorinnen-Treffen, wo sie sich dann einfach mal zusammensetzen, sich austauschen über Ideen und wo sie dann auch gerne mal Referentinnen einladen, beispielsweise von der Polizei, um mit denen einfach mal zu sprechen, wie geht sowas eigentlich? Um auch mal, ich glaube, sie hat irgendwann auch mal erzählt, dass es so wie so Art Rollenspiele gibt, dass sie einfach mal lernen, wie schwer ist das eigentlich, eine bewusstlose Person von einem Raum in den nächsten zu ziehen? Oder wie viel Kraft braucht man denn, um jemanden K.O. zu hauen? Das werden sie wahrscheinlich nicht durchspielen, aber so, dass man einfach mit jemandem, der das weiß, mal drüber gesprochen hat Und die hat auch erzählt, dass es bei einigen Sachen gibt es dann von der Polizei den Hinweis, schon in der Recherche für ein Krimi, schreiben Sie das bitte nicht so detailliert auf, damit da niemand inspiriert wird. Und dass man vielleicht einfach einen Vorgang als nicht so leicht machbar darstellt oder als nicht so unproblematisch, um eben jemanden nicht in Versuchung zu führen, der vielleicht darüber nachdenkt und denkt mir so, das könnte das perfekte Verbrechen sein. Ja, eben. So. Genau das ist das, wo ich beim Zirkus immer stutze, wo ich mir denke, aha, okay, er ist so auf diese Art und Weise draufgekommen, dass das jetzt ein Selbstmord war. Wenn ich also möchte, dass es wie ein Selbstmord aussieht, müsste ich das dann so machen. Zum Beispiel. Ja, gut, aber dann gibt es ja immer noch ein paar andere Sachen, die dann auffallen. Ne? Dann ist dann noch irgendwo eine Gewebe, hast du irgendwo noch ein Haar verloren oder keine Ahnung, hast dich irgendwo bis an der Tür am Nagel hängen geblieben, da ist noch ein Rest von deinem Pulli oder sowas. Oder also, er hat einen blauen Fleck an der Stelle, wo keiner sein darf. Und so, ja okay. Genau, richtig. Also der wird auch nicht alles erzählen. Ja. Ah ja, okay. Also wir planen noch den perfekten Einbruch selber und dann... und dann erzählen wir ganz detailliert davon, was wir gemacht haben. Vorher natürlich. Und wie wir das alles zusammengepuzzelt haben. Aber nicht Lego. So, was ist hier? Anders. Genau. Stichwort dämliche Verbrecher. So möchte ich es mal nennen. Naja, Verbrecher sind es ja nicht. Du meinst die Ärzte? Was da vom Phasermaker? Ja. Ja, genau. Ja, die Leute, die da hingefahren sind zu den Griechen. Ja, dann erzähl mal gleich weiter, genau. Das kam vom Phaserman, der uns einen Artikel von Apotheke ad hoc geschickt hat. Das ging auch relativ groß schon durch die Presse, dass nämlich tausende Impfgegner nach Griechenland geflogen sind, um dort Ärzte zu bestechen und gesagt haben, hier, pass auf, ich gebe dir 400 Euro, du spritzt mir Kochsalzlösung und stellst mir ein Impfzertifikat aus. So, das ist ja schon mal ein relativ perfider Plan. Ja. Womit die aber nicht gerechnet haben, waren, dass die Ärzte halt mindestens genauso clever sind wie sie. Die haben nämlich das Geld sich eingesteckt und haben gesagt, aber gerne, und haben die einfach geimpft. Und dann kriegten die statt Kochsalzlösung das echte Zeug und hatten dann halt auch wirklich einen echten Impfnachweis und den Impfschutz gleich mit dazu. Finde ich grundsätzlich schon mal geil. Die Frage ist bloß, ist das dann Körperverletzung nicht, oder? Machen die sich strafbar? Ja, ach so, ja doch, das kann natürlich sein. In irgendeiner Form. Weil die ja, das kann man ja schon sagen, genau. Aber diese Strafe für diese Sache wird wahrscheinlich geringer sein, als wenn sie jetzt wirklich einen Impfpass ausgestellt hätten, einen unechten Impfpass ausgestellt hätten. Und wo ist denn eine Klage, wenn kein Kläger? Wer ist denn dann so bescheuert und gibt das zu, dass er einen Arzt bestochen hat, damit er eine Kochsalzlösung kriegt und hinterher merkt, es ist doch Impfstoff, da gehe ich doch nicht zur Polizei und sage, der Arzt hat mich beschissen. Ja. Genau. Oder? Es waren übrigens keine deutschen Impfgegner, um das einfach nochmal deutlich zu machen. Es waren schon Griechen, die halt einfach Repressalien in Anführungszeichen aus dem Weg gehen wollten. Ne? Also es gibt halt eine Impfpflicht im Gesundheitswesen, die unter anderem dazu geführt hat, dass 6.000 Angestellte suspendiert worden sind. Mhm. Man geht davon aus, dass ungefähr 200 bis 300 Ärzte sich daran beteiligt hatten und eine ganze Menge haben sich halt dazu verabredet, statt Kochsalz das echte Zeug zu spritzen. Ja, aber ich weiß gar nicht, wie kommt man denn dann da drauf? Was meinst du? Na, also was du eben gefragt hast, ne? Wie kommt man da drauf, was da passiert ist? Naja, dass dann vielleicht doch ein Trottel drunter ist, der dann zur Polizei geht und sagt, der bescheuerte Arzt hat mich geimpft, der hat, weißt du, ich war letzten Samstag in Kempten und ich habe es ja wirklich immer nur von Weitem verfolgt, irgendwie im Fernsehen gesehen, dass da Leute mit Schilder rumspringen und ihre Parolen loslassen. Jetzt waren wir letzte Woche in Kempten und sind wirklich mal in so einen Pulk reingeraten und ich bin auch mal stehen geblieben und ich bin wirklich vom Glauben abgefallen, weil ich gedacht habe, so dumm kann kein Mensch sein. Da waren wirklich Schilder, wo drauf stand, die werden Chips in den Arm gepikst. Und da dachte ich nicht, das kann jetzt nicht sein. Ich dachte immer, das wäre ein Märchen. Und irgend so ein Bescheuerter geht doch dann bestimmt auch hin und beschwert sich jetzt, dass er Impfstoff gekriegt hat. Und will dann vielleicht noch die Versicherung verklagen oder die Ärzte verklagen. ja, du musst mir Rente bezahlen, ja. Du hast mir... Ja, so in der Art, weißt genau, du? Richtig. Keine Ahnung. Ach, ich find's super. Sollen die alle mal machen. Ja, aber die Frage ist wirklich, ist das in dem Moment Körperverletzung? Ja, ich glaube ja. Rein wirklich, also... Aber wie da die richtige rechtliche Bewertung ist, das kann ich nicht sagen, aber ich meine, also ich denke schon, dass das unter Körperverletzung läuft. Andererseits ist ja nur Körperverletzung, wenn du daran irgendwelche Folgen hast. Naja, oder? Nee, weiß ich nicht ganz genau. Okay. Also ich scheue mich jetzt auch so ein bisschen Impfen und Körperverletzung zu googeln, weil ich ungefähr mir vorstellen kann, auf was für Seiten ich dann lande. Oh ja, nee, da möchtest du dich auch nicht in Verbindung gebracht werden. Eben. Ja, richtig, genau. Also das darf gerne jeder selber tun und wenn irgendwo jemand da mehr Erkenntnisse hat, dann schreibt das doch gerne in die Kommentare. Ja, ich habe mich auch nicht getraut. Wir sind nämlich am Samstag fotografiert worden. Wir haben an einer Fußgängerampel gestanden. Auf der anderen Seite stand einer von diesen komischen Menschen. Und hat in die Gruppe hinein seine Kumpels fotografiert, wie sie da mit den Schildern rumbedeln. Und wir standen halt da und wollten über die Ampel. Und da habe ich mir auch gedacht, in welchen Foren erscheint jetzt ein Bild von uns? Tja. Und ich hätte gerne danach gegoogelt, aber andererseits, ich möchte gar nicht auf diesen Seiten landen in irgendeiner Form. Ja, ja, ja. Ja. Nicht, dass ich unter Verfolgungswahn leide, aber... Ich möchte das auch gar nicht. Ich möchte auch nicht, dass dann in nächster Zeit die Google mir ständig solche Vorschläge bringt. Und mein Handy synchronisiert wurde und auch solche Sachen bringt. Richtig, genau. Und auf einmal kribbelt es dann doch im Arm und du denkst dir so, Was war da? Ja, genau. Ach nee, richtig. Denke ich nicht. Ich warte jetzt schon, ich krempel schon wieder den Arm hoch für die vierte. Ja, genau. Ja, das kann ja auch nicht mehr lange dauern. Nee, im Sommer wahrscheinlich. Ja, genau. Ja. Gut, dann lass uns direkt weiterkommen zu den Automaten, die uns, ich möchte fast sagen, zahlreich erreicht haben. Und zwar von Resi aus Wien, die hat mir eine Mail geschickt mit erstmal einem Gin-Automaten, den sie erstmal recht unspektakulär gefunden hat. Der steht in der Nähe vom Wolfgangsee. Ich finde den gar nicht so unspektakulär, denn ich finde Gin an sich als Getränk ganz interessant. Ich würde das gerne mal ausprobieren in irgendeiner Form und mal so eine Gin-Verkostung mitmachen. Und die hat eben diesen Gin-Automaten uns zugesandt. Ich habe jetzt leider nicht, sehe nicht, wie viel das Zeug gekostet hat, aber die Auswahl war üppig. Das sieht schon mal sehr gut aus. Genau. Und dann hat sie uns einen Automaten geschickt, der es ihr besonders angetan hat. Und da möchte ich einfach mal vorlesen, was sie dazu geschrieben hat. Aber der zweite hat es in sich. Der steht ein paar Kilometer weiter östlich in Bad Ischl. Und hier kann man sich nicht nur Leibchen mit äußerst geschmackvollen, hust-hust, touristischen Motiven ziehen, sondern sich seine Urlaubsluft mit nach Hause nehmen. Im Automaten gibt es Spraydosen mit komprimierter Luft aus Hallstatt für wohlfeile 10 Euro. Also mir fehlen dann die Worte. Aber gut, wenn sich tatsächlich Leute finden, die sich das kaufen. Also mal kurz übersetzt, Leibchen, das sind T-Shirts. Und man sieht die dann... Man sieht die dann auch in dem Automaten hängen. Da sind dann so lustige Abbildungen und Sprüche zu sehen. Und daneben eben diese Spraydosen. Gut, kennen wir von der Berliner Luft, oder? Sowas gab es ja früher auch immer schon so. Berliner Luft in Dosen. Ja, also ich glaube nicht, dass das jetzt irgendwie wahnsinnig neu ist. Das ist halt so ein Touristengag, ne? Irgendwie kommst du halt nach Hause und sagst, haha, ich habe die Luft vom Urlaub mitgebracht. Warum denn nicht? Für 10 Euro? Okay. Ja. Naja, gut, also, man kann sie sich ja in ein Regal stellen. Das sieht dann auch hübsch aus. Eben. Na, dann doch lieber die Ginflasche für mich. Ja, genau. Wir haben auch noch einen zugeschickt bekommen. Sprich mit mir, wie heißt das? Mit Kunst. Ach so, ein Kunstautomat. Genau, und wir wurden gefragt, ob wir sowas schon mal hatten. Ja, hatten wir, glaube ich, schon mal. Ich glaube, der stand in Landsberg. Ich glaube, sogar mehrfach, ne? Ja, ich glaube schon. In Potsdam, glaube ich, auch und so. Ja, haben wir schon gehabt. Ja. Genau. Aha. Ich meine auch gelesen zu haben, dass in Nordfriesland oder in Schleswig-Holstein generell irgendwo auch einer ist. Aber ich habe das irgendwie, ist mir das untergekommen und gleich wieder weg. Keine Ahnung. Aber ist ja auch irrelevant. Kunstautomaten hatten wir schon. Genau. Lass uns mal auf die Kommentare gucken. Jo, das machen wir. Also kam einerseits was von Martin, der geschrieben hat, auweia, beim Thema Maskenstandards muss ich leider nochmal reingrätschen, da erzählt Jörn leider was Falsches. FFP3 besagt nicht, dass diese Maske ein Ausatemventil hat. FFP3 im Gegensatz zu FFP2 unterscheiden sich in der Partikelgröße. FFP3 filtern feinere Bestandteile raus, ob ein Ausatemventil vorhanden ist, sagt die Bezeichnung nicht aus, die gibt es für beide Standards. Verwendung finden diese gerne auf Baustellen, wo man mit Lacken, Dämpfen, Stäuben etc. zu tun hat und es nur darum geht, sich vor solchen Dingen zu schützen. Beide Versionen, FFP2 und 3, sind jedoch unter Corona-Gesichtspunkten nirgendwo zulässig, wo Maskenpflicht herrscht, weder auf Arbeit noch im ÖPNV oder sonst wo. Sie wären nur dort gestattet, wo es eh keine Maskenpflicht gäbe, alleiniger Arbeitsplatz, heimische Handwerksarbeiten oder sowas. Ich gehe jetzt davon aus, dass Martin in dem Fall sagt, beide Versionen sind mit Ausatemventil nirgendwo zulässig, wo Maskenpflicht herrscht. Das steht da so explizit nicht, das ist jetzt meine Interpretation. Ich habe da auch nachgefragt, bisher hat er leider noch nicht geantwortet. Ich bin nämlich jetzt auch gerade irritiert gewesen, dann würden ja die FFP2-Masken, die wir haben, gar nicht zulässig sein. Das ist ja... Richtig, nee. Genau. Und das, okay. Das kann ja nicht stimmen. Okay. Ja. Aber trotzdem auch die mit Ventil fände ich jetzt interessant, weil in Portugal, in Lissabon, auf unserer Stadtführung war der Reiseführer, der hatte eine FFP3-Maske, aber eben mit diesem Ventil. Würde das dann bedeuten, dass man die gar nicht nehmen soll? Oder wie? Richtig, okay. Weil du mit dieser Maske nur dich selbst schützt und niemand anderen. Ne? Also weil deine Viren, die du auspustest, die entweichen ja durch das Ausatemventil in die freie Luft und dementsprechend doof. Aber wenn ich mich richtig erinnere, hast du davon erzählt, dass er sowieso ungefähr der Einzige war, der so eine Maske getragen hat und die restliche Reisegruppe nicht. Das ist richtig. Insofern hat er wahrscheinlich nicht ganz zu Unrecht gesagt, ist mir doch egal, wenn die sowieso keine Maske tragen, dann kann ich mich wenigstens vor denen schützen. Ja, okay, das weiß ich jetzt nicht. Also wäre so eine Trotzreaktion, die ich durchaus nachvollziehen kann. Sag mal, du bist ja wirklich auf Krawall gebürstet, hör mal. Ja, was denn? Ja, okay, kann sein, obwohl er ja wirklich einen sehr verantwortungsbewussten Eindruck gemacht hat und irritiert war, dass wir jetzt die Masken alle abnehmen dürfen, laut Reederei angeblich. Tja. Naja, gut. Ja, und du hast dann drauf geantwortet? Ja, genau, wo ich im Prinzip das geschrieben habe, einfach die Frage, ob wir, also erstmal, dass wir das, glaube ich, schon korrigiert haben. Sein Kommentar bezieht sich ja auf die Folge 80. Ah. Wir haben das, glaube ich, in der Folge 81 schon nach einer, nach dem Hinweis auf Twitter schon mal richtig gestellt und halt mit der Nachfrage, ob er sich da an der Stelle auf die Version, beide Maskenversionen mit Ausatemventil bezieht, um eben genau das zu beantworten, was wir gerade besprochen haben. Genau, okay. Ja, und dann hat Silke uns noch einen kurzen Kommentar geschrieben, nämlich, dass sie sich sehr über die Koordinaten gefreut hat, die ihr Punika zukommen lassen hat von dem Automaten, den Punika uns beim letzten Mal eingeschickt hat. Ja. Super. Und zu dem Gin und dem Luftautomaten haben wir sogar Google Maps Links dazu bekommen. Das sollte also auch relativ leicht sein, das einzuordnen. Hervorragend. Ja. Wir haben einfach die besten HörerInnen. Das stimmt. Genau. Die sowas komfortabel direkt mitliefern. Fantastisch. Und immer so schöne Themen auch für uns auftreiben. Wir haben ja heute wirklich viel zu lachen gehabt. Ja. Ja, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns in die Weihnachtspause. Genau, die ungefähr 4 Wochen dauern wird. Genau. Und sagen schon mal frohe Weihnachten und einen guten Rutsch. Bleibt alle gesund. Und sonst sehen wir uns wieder, hören wir uns wieder am 15. des nächsten Monats. Um 12. Servus. Tschüss.